Rock, Bernie Hart, Skillet, Skillet, Tom Stein, Skillet, Skillet, Clint and Mark, Skillet, Skillet, Hulk and Vada, Gagan Allen, Burger Dada, Skillet, Skillet, Tom Stein, Skillet, Skillet, Clint and Mark, Skillet, Skillet, Hulk and Vada, Gagan Allen, Burger Dada. Gegen Dreck und gegen Punks, Heu, Musik und Birnströmen, Lieder hören, Lieder grünen. Weiß es schwer zu verstehen, dass den Hetz auf die Straße geht. Brust raus und tief aus zum Himmel, unsere Stärke, unser Wille. Skille, Skille, du bist stolz, Skille. Horizont. Du bist Geld und du bist glücklich, kein System unterdrückt dich. Sind die Zeiten auch ein Tag, irgendwann kommt unser Tag. Skille, Skille, du bist stolz, Skille, Skille, trägst das Kreuz. Skille, Skille, hoch die Fahne gegen alle.